Fleiß. Ey, dein Herz pumpt, ja, ich weiß. Guck, ich zeig dir, was mich reizt. Das ist wieder 95. Ich bin stoned off, life is life. Ich geb n Fuck, der Preis ist heiß. Trauma, Dübel, Tüte, Kreis. Ich bin so dicht und fick das Mic. Yo. Zweifelhafte Zeit ist mir egal, wie du schon weißt. Nach der fünften Tüte hörst du das, was ich hier schreib. Vielleicht mal mit Brian Harvey, it's alright. Ich sag, fick dich, geh zu weit. Doch das Leben ist nicht leicht. War dir egal, ist was ich weiß. Ich dreh mich um und nicht im Kreis. Ich sag goodbye zum alten Life. Ich schreib den Scheiß hier nur zum Abschied, dass du's weißt und endlich mal begreifst. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Ey, der Preis ist heiß. Rote Augen, it's my life. So sieht's aus, du weißt Bescheid. I'm travel back in time. Gravel pit auf high. Ich greif nur in die Kasse, was ich teil. Keep your head up, prophezeit. Machiavelli find ich geil. Vielleicht geh ich dabei drauf und bin dann frei. Yeah. Guck, ich floh jetzt diesen Scheiß. Rote Augen, was für Fleiß. Ey, dein Herz pumpt, ja, ich weiß. Guck, ich zeig dir, was mich reizt. Das ist wieder 95. Ich bin stoned off, life is life. Ich geb n Fuck, der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß.